Dass sie nun wieder einmarschieren, dass sie nun wieder einmarschieren und den robusten Einsatz probieren und den robusten Einsatz probieren. Streubomben, wo sich der Feind aufhält. Streubomben, wo sich der Feind aufhält. Solange bis alles in Scherben fällt. Solange bis alles in Scherben fällt. Auf den Straßen bleibt es still, auf den Straßen bleibt es still, weil es Führung und Volk so will, weil es Führung und Volk so will. Man folgt in Nibelungen treu, man folgt in Nibelungen treu, dem Land unbegrenzter Sauerei, dem Land unbegrenzter Sauerei. Man entdeckt sich wieder mal neu. Man entdeckt sich wieder mal neu. Nur wer sich ändert, bleibt sich treu. Nur wer sich ändert, bleibt sich treu. Na Papa, warum wohl nicht? Wir kennen doch alle unsere Geschichte. Dichter und Denker eins Pazifist. Dichter und Denker eins Pazifist. Sind jetzt Menschenrechtsbellizist, sind jetzt Menschenrechtsbellizist. Na Papa, warum wohl nicht? Wir kennen doch alle unsere Geschichte. Vizekanzler einst Anarchist, Vizekanzler einst Anarchist, der nun ein geiler Machtjunkie ist. Der nun ein geiler Macht-Junkie ist. Na Papa, warum wohl nicht? Wir kennen doch alle unsere Geschichte. Innenminister eins Raffanwalt macht. Innenminister eins Raffanwalt macht. Was Herold im deutschen Herbst sich erdacht. Was Herold im deutschen Herbst sich erdacht. Friedlichen Bürger treten, und die friedlichen Bürger treten, zum Gabentisch und beten, zum Gabentisch und beten. Na Papa, warum wohl nicht? Wir kennen doch alle unsere Geschichte. Und schlägt der große Blitz dann ein, schlägt der große Blitz dann ein, können Sie höchstens noch einmal schreien, können Sie höchstens noch einmal schreien.